Weißt du, was heute ist? Weißt du, was gestern war? Weißt du, was morgen kommt? Das Jenseits ist dir immer ganz nah. Ist das für dich ne Qual? Ist doch scheißegal. Weißt du, was gestern war? Weißt du, was heute ist? Weißt du, was morgen kommt? Von welchem Teller du dann isst? Ist das für dich ne Qual? Ist doch scheißegal. Lebe dein Leben so. Denk einfach positiv an morgen.